Good morning. Guten Morgen. We keep our promise once again. Los. Wir halten wieder einmal unser Versprechen. We are continuing. Wir machen weiter. So what's another practical step that you can do to help you overcome it? Was ist ein weiterer praktischer Schritt, der dir hilft, die Eifersucht zu überwinden? You need to strengthen your own self-esteem. Du musst dein eigenes Selbstbewusstsein stärken. You can only do that by figuring out who you are in Jesus Christ. Das kannst du nur tun, wenn du herausfindest, wer du in Jesus Christus bist. You know, if you don't strengthen or get your right identity and self-esteem through Jesus, wenn du dich nicht stärkst oder deine richtige Identität und das Selbstbewusstsein nicht durch Jesus Christus bekommst, then what's gonna happen? Dann, was passiert? You will always have a reason for jealousy. Dann hast du immer einen Grund zur Eifersucht. So if you have your identity and your security, then what are you jealous of? Wenn du deine Identität und deine Sicherheit hast, worauf bist du eifersüchtig? Nextly, reject your fears and learn to trust in the Lord. Der nächste Schritt, weise deine Ängste zurück und versuche, dem Herrn zu vertrauen. Listen. Hör zu. In a general sense, we Christians have to learn so much more to just trust the Lord. Ganz im Allgemeinen müssen wir Christen so viel mehr lernen, dem Herrn zu vertrauen. You know, all the time I remind myself how little we really trust in the Lord. Die ganze Zeit erinnere ich mich selbst daran, wie wenig Vertrauen wir in den Herrn haben. Just trust him and learn how to make life work. Vertraue ihm einfach und lerne, wie das Leben funktioniert. Now, here's a very big question that I want to go into right now. Hier ist eine sehr wichtige Frage, auf die ich jetzt eingehen möchte. How are we going to help a jealous person? Wie können wir einer eifersüchtigen Person helfen? You know, you have a brother, you have a sister, and you know they struggle with jealousy. What are you going to do? Du hast einen Bruder, eine Schwester, und du weißt, dass sie mit Eifersucht zu kämpfen haben. Was machst du? You know, what are you going to do to get them out of it? Because if you care, that's what you want. Was machst du, um sie da rauszuholen? Denn wenn du besorgt bist, ist es das, was du wirklich willst. Or let's imagine your spouse is jealous. Oder stellen wir uns vor, dass dein Ehepartner eifersüchtig ist. And you want to be free from the toxic in that relationship. Und du willst in dieser Beziehung frei von diesem Gift sein. Well, first of all, joking about it makes no sense because it doesn't help anything because for that partner it's a real problem. Erstens macht es keinen Sinn, darüber zu scherzen, denn es hilft nichts. Denn für den Partner ist es ein wirkliches Problem. You have no idea how many times I've seen that. Du hast keine Ahnung, wie oft ich dies gesehen habe. Ah, my husband is so jealous, I can't even talk to anybody. They say this in a choking way. That doesn't help nothing. Ah, mein Mann ist so eifersüchtig. Ich kann nicht einmal mit irgendjemandem sprechen. Sie sagen das in einer scherzhaften Art. Das hilft nichts. It's just bringing embarrassment to the person. Es ist für die betreffende Person einfach nur peinlich. To be angry against the jealous person is not going to help nobody either. Auf die eifersüchtige Person wütend zu sein hilft auch niemandem. Because if that person struggles with insecurity and therefore that person is jealous, your anger is going to make them even more insecure. Wenn diese Person mit Unsicherheit zu kämpfen hat und sie deshalb eifersüchtig ist, wird deine Wut sie sogar noch unsicherer machen. You imagine, you tell an insecure person, stell dir vor, du erzählst einer verunsicherten Person, that you get angry at them for being whatever, insecure, dass du über sie wütend bist, weil sie zum Beispiel unsicher ist. And express that. Und du drückst dies aus. It's gonna get the vicious cycle even more vicious. Wird es den Teufelskreis noch verstärken? So the best thing you can do is you can really offer them sincere and honest understanding. Das Beste, was du machen kannst, ist ihnen dein ehrliches und aufrichtiges Verständnis entgegenzubringen. If you are honest and say, look, I can feel your pain. Wenn du ehrlich bist und sagst, schau, ich kann deinen Schmerz fühlen. And I want to really help you. Und ich will dir wirklich helfen. I'm gonna give a little key here. How to get good communication relationships. Ich gebe dir hier einen kleinen Schlüssel, wie du in Beziehungen eine gute Kommunikation erhältst. When you try to sort out a problem in a relationship, wenn du in einer Beziehung versuchst, ein Problem zu klären, you know, whether it's your brother in Christ, in the church, in the business, in the ministry, or you're married, ob es dein Bruder in Christus, in der Gemeinde, im Geschäft oder in deiner Ehe ist, you go into the discussion not trying to be understood, but trying to understand. Dann gehst du in diese Diskussion hinein, nicht um zu versuchen, verstanden zu werden, sondern um zu verstehen. If you understand this key, it'll already help you a lot. Wenn du schon diesen Schlüssel verstehst, wird es dir schon viel helfen. So now you approach that person that is jealous and say, I'm coming here to understand you. Jetzt gehst du auf die Person zu, die eifersüchtig ist, und sagst, ich komme, um zu verstehen. You know, once you come to this understanding, wenn du zu diesem Verständnis kommst, then this person will open their heart to actually receive help. Wird die Person das Herz öffnen, um tatsächlich Hilfe zu bekommen. And then you can actually help, which is what we want. Und dann kannst du wirklich helfen, das ist das, was wir wollen. Samples in the Bible, how destructive jealousy is. In der Bibel gibt es ein paar Beispiele, die zeigen, wie zerstörend Eifersucht ist. Think about David and Saul. Denke an David und Saul. Saul was so jealous. You know, oh, Saul killed 1,000, he killed 10,000, he became jealous. Saul war so eifersüchtig. Saul tötete 1,000, er tötete 10,000, er wurde so eifersüchtig. He tried to kill him. Er versuchte, David zu töten. Jealousy lost his mind. He went crazy. In seiner Eifersucht verlor er seinen Verstand. Er wurde verrückt. That's what jealousy will do. Das ist, was Eifersucht macht. Look at Joseph and the brothers. The brothers were jealous of Joseph. Schau Joseph an und die Brüder. Die Brüder waren auf Joseph eifersüchtig. They sold him into slavery. They made a mess. Sie verkauften ihn in die Sklaverei und verursachten ein Schlamassel. So you have to understand the person who is jealous is the one who's got a problem, not the person that they're jealous against. Du musst verstehen, dass die Person, die eifersüchtig ist, das Problem hat, nicht die Person, auf die man eifersüchtig ist. You know, so if you are in any relationship and people are jealous against you, whether it be in a church setting or whatever. Wenn du in irgendeiner Beziehung bist und die Leute auf dich eifersüchtig sind, in einer Gemeinde oder sonst irgendwo. You think now you have a problem because they are so against you. Dann denkst du, dass du ein Problem hast, weil sie so gegen dich sind. In reality, they have the problem. In Wirklichkeit haben sie das Problem. They have the problem because they are stuck in this mess. Sie haben das Problem, weil sie in diesem Schlamassel, Chaos festsitzen. Once you understand that you can be compassionate and kind. Wenn du verstehst, dass du mitfühlend und freundlich sein kannst. And you can help them out of this prison. Und du kannst ihnen aus diesem Gefängnis heraushelfen. And you also must learn not to tap into this prison. Und du musst auch lernen, nicht in dieses Gefängnis zu geraten. I hope you enjoyed. Ich hoffe, dass du Spaß hattest. This subject is finished. Dieses Thema ist beendet. Let's tackle a few more enemies of the soul. Lass uns noch einige weitere Feinde der Seele angehen. Thank you guys. Danke, Leute. See you tomorrow. Sehe euch morgen.